D. Der Regionalzug aus Göttingen kommt heute mit 20 Minuten Verspätung an. Einfahrt auf Gleis 7 anstatt auf Gleis 6. Ich wiederhole. Der verspätete Regionalzug aus Göttingen hat Einfahrt auf Gleis 7